Von allen Rassen, die es auf der Welt gibt, müsste man eine unbedingt vernichten. Deine, die der Welt im Arsch. Hallo, Freunde! Hört gut zu! Ich bin Mikey und arbeite du. Zwei kleine Delfine in Himmelblau. Nennt mich Batman oder coole Sau. Der Schönste sein, der Reichste und der Coolste bin nur ich allein. Klamotten vom Weiß, mein Body perfekt. Die Sechste ist am Laufen, im Vollkorrekt. Gehe noch zur Schule, kein Stress, meine Parole. Mich interessiert nur eins, Papa mir hat die Kohle. Verwöhnter Bonzenbengel, der lacht über dich, denn du bist leckerlich. Wenn das sich als Blick. Denn das ist Sicherheitspflicht.